Paw Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol, fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Wo-oh-oh, Paw Patrol, wo-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma und Sky leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht, in einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Das versunkene Piratenschiff. Es war ein herrlich sonniger Tag in der Abenteuerbucht und die Fellfreunde spielten Volleyball am Strand. Meiner! Guter Schuss! Meiner! Das ist meiner! Den krieg ich! Marshall reckte und streckte sich. Der Ball sauste durch die Luft und flog direkt auf eine Sandburg zu. Ryder konnte ihn gerade noch auffangen. Marshall ließ den Kopf hängen. Bei mir fliegt der Ball immer zu weit. Du musst den Ball ständig im Auge behalten. Irgendwann schaffst du das. Weiterspielen! Klasse Schlag! Auch Bürgermeisterin Gutherz und Bäuerin Yumi verbrachten den Tag am Strand und liefen in ihren Taucheranzügen an Chase vorbei, der von seinem hohen Bademeisterstuhl alles überwachte. Hallo Chase! Wie ist das Wasser heute? Perfekt, wenn man tauchen will. Viel Spaß! Und nicht vergessen, immer in der Nähe des Tauchpartners bleiben. Machen wir. Achtung, Marshall, der Ball kommt. Den erwische ich. Das schaffte Marshall auch. Aber der Ball traf erst einmal Chase' Hochstuhl, der kräftig ins Schwanken kam. Hoppla, du hast mich erwischt. Oh, ist ja noch mal gut gegangen. Ich muss das machen, was Ryder sagt. Den Ball im Auge behalten. Und das schaffe ich. Und pass auf, dass du nicht deine Freunde triffst. Bürgermeisterin Gutherz und Yumi machten sich unterdessen bereit zum Abtauchen. Das ist ja unglaublich. So viele wunderschöne Fische und Meerestiere. Und dann entdeckte Yumi plötzlich etwas Großes auf dem Meeresboden. Sehen Sie nur, das ist ein echtes Schiffswrack. Das ist ein Piratenschiff. Das muss schon eine Ewigkeit hier liegen. Spannend, das sehe ich mir näher an. Besser nicht so nah ranschwimmen. Es heißt, dass in dem Schiffswrack ein Seeungeheuer wohnen soll. Seeungeheuer? Was denn für eins? Das weiß niemand. Das riesige Auge, das in diesem Moment hinter einem der Bullaugen erschien, bemerkten sie nicht. Genauso wenig wie das U-Boot von Seeräuber Sid und seinem Piratenhund Arbi. Ein Wrack! Das brauche ich! Dieses Piratenschiff holen wir uns! Stimmt's, Matrose Arbi? Aber natürlich, Captain Boss, Herr Sid, Sir. Warum eigentlich? In versunkenen Piratenschiffen sind meistens Gold- und Silberschätze und Piratenhüte. Aber wären die Hüte da drin nicht klitschnass? Na und? Ich brauche unbedingt nasse Piratenhüte! Ab ins Wasser mit dir. Also sprang Arbi in seinen Taucheranzug, paddelte auf das Wrack zu und zog dabei ein dickes Stahlseil hinter sich her. Das blieb aber nicht unbemerkt. Ist das ein Hundefisch? Nein, das sieht aus wie ein Hund im Taucheranzug. Und warum macht er ein Stahlseil an dem Wrack fest? Hey, was hast du vor? Doch das begriffen sie schnell, als sich das Wrack plötzlich in Bewegung setzte. Der will das Wrack mitnehmen. Wir rufen besser die Paw Patrol. Ryder lag am Strand in einem Liegestuhl, als sein Pawpad sich meldete. Ryder, es ist eine Riesenkatastrophe. Hier ist ein komisch aussehender Hund, der das Schiffswrack wegschleppt. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Das ist das U-Boot von Sid. Die Paw Patrol macht sich auf den Weg. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Strandzentrale. Ryder braucht uns! Sofort flitzten die Fellfreunde los. Nur Marshall stolperte über einen Ball, gab ihm dabei einen Tritt. Der Ball kugelte über den Strand und riss die Hunde von ihren Pfoten. Volltreffer. Im Hundebowling bin ich auf jeden Fall besser. Der Fahrstuhl brachte die Freunde hinauf in die Strandzentrale. Und als sie oben ankamen, steckten alle in ihren Einsatzanzügen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Captain Ryder. Das Schiffswrack wurde von Sid Seeräuber entführt. Das kann er nicht machen, das ist gemein. Ganz genau. Und deshalb müssen wir es wieder dahin zurückbringen, wo es hingehört. Für diesen Einsatz brauchen wir Rocky. Du durchtrennst mit deinem Unterwasserschweißbrenner das Stahlseil und befreist das Schiff. Rocky rockt. Außerdem brauchen wir Chase. Du ziehst das Piratenschiff mit deiner Seilwinde wieder zurück an seinen Platz. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Der Fahrstuhl brachte die Fellfreunde nun in den unteren Bereich der Strandzentrale, wo der Sea Patroller lag. Alle sprangen auf ihre Sitze und schnallten sich an. Motor starten, Robohund! Doch bevor es losgehen konnte, wurden erst noch die Spezialfahrzeuge der Paw Patrol verladen. So waren die Freunde auf alles vorbereitet. Robohund, stechen wir in See! Die Brücke vor ihnen senkte sich und gab den Weg frei. Hinaus auf das offene Meer. Bald hatten sie die Stelle erreicht, an der das Schiffswrack lag. Chase, mach dich startklar. Marshall und ich treffen dich im Sub-Patroller. Der Sub-Patroller war ein U-Boot, das die Form eines Fisches hatte. Doch zuerst sprang der kleine Schäferhund in sein Polizeiboot und raste schon wenig später über die Wellen. Marshall und Ryder machten unterdessen den Sub-Patroller startklar. Der Sub-Patroller legt los! Und schon tauchten sie ab. Piratenhund Arby war mittlerweile zurück an Bord. Doch das Wegschleppen des Wracks klappte nicht. Ah, warum kommen wir so langsam vorwärts? Hoppla! Was? Was ist denn nur los? Irgendwie wollte das Wrack sich nicht vorwärts bewegen, sondern wieder zurück. Es zog und zerrte an dem Seil. Wie war das möglich? Die Bürgermeisterin konnte jedenfalls kaum glauben, was da unter Wasser passierte. Ryder, wir sind dem Wrack gefolgt. Aber jetzt passiert etwas Komisches. Es sieht so aus, als wenn das Wrack nicht weggeschleppt werden will. Stimmt. Scheint so, als wenn Sids U-Boot und das Piratenschiff unter Wasser tauziehen machen. Aber wie kann ein versunkenes Schiff ein U-Boot ziehen? Ein riesiger, rosafarbener Kopf erschien im Rumpf des Wracks. Wenn in dem versunkenen Schiff eine Riesenseeschnecke wohnt, sieh mal. Da haben wir das Seeungeheuer. Für sie ist dieses Wrack wie eine leere Muschel. Das Piratenschiff ist ihr Schneckenhaus. Und das wollte die rosafarbene Riesenseeschnecke unbedingt behalten. Deshalb zog sie mit aller Kraft an dem Stahlseil. Und deshalb kam Sid mit seinem Boot nicht voran. Ah, wegen der Riesenseeschnecke können wir nicht wegfahren. Vielleicht, Captain Boss, Herr Sitzer, sollten wir ihr das Wrack nicht wegnehmen. Ich soll auf meinen Piratenschatz verzichten? Wer weiß, was man noch alles in diesem Wrack findet, außer dieser Schnecke. Volle Kraft voraus! Doch Ryder versuchte, den Piraten davon abzuhalten. Sid, hier ist Ryder. Du musst das Wrack zurückbringen. Nein! Ich bin ein Pirat und was ich finde, gehört mir! Also nahm Ryder Kontakt zu Rocky auf, der mittlerweile ebenfalls im Wasser war. Rocky, du bist dran. Du musst das Stahlseil durchtrennen. Mach dich bereit. Ich warte auf dein Einsatzsignal. Chase, die Riesenseeschnecke muss stillhalten, wenn Rocky das Seil durchtrennt. Vielleicht hast du Tintenfischleckerlis dabei, um sie zu beruhigen. Ja, einen ganzen Eimer voll. Sid, wir durchtrennen das Seil. Du musst aufpassen, dass das U-Boot nicht weggeschnipst wird. Das wäre gefährlich. Also gut, ich werde tun, was ich kann. Das meinte Sid aber nicht so. Da mache ich nicht mit. Wenn die Schnecke nicht mehr zieht, schnappen wir uns das Piratenschiff. Was bin ich doch für ein schlauer Pirat. Chase hatte inzwischen den Eimer mit den Tintenfischleckerlis an den Haken gehängt und ließ ihn zur Schnecke hinabsinken. Und die schnappte sofort zu. Rocky, bist du soweit? Und los! Rocky paddelte genau auf das Stahlseil zu und setzte seinen Schweißbrenner an. Pirat Sid merkte schnell, dass hier etwas nicht stimmte. Die Schnecke zieht nicht mehr. Los! Also stemmte sich Arbi mit ganzer Kraft gegen das Steuerrad. Das Stahlseil spannte sich, Rockys Schweißbrenner arbeitete und plötzlich riss das Seil. Wie Ryder es vorhergesehen hatte, wurde Sids U-Boot dabei einfach weggeschnipst und durch das Wasser geschleudert. Ryder und die Fellfreunde dagegen waren ganz mit dem Wrack beschäftigt. Chase, deine Seilwinde! Wuch! Seilwinde! Schnell ließ der Polizeihund die Winde zum Mast des Wracks hinunter. Rocky, mach den Haken fest! Haken festgemacht! Chase, du kannst loslegen! Chase setzte sein Polizeiboot in Gang und zog das Wrack langsam hinter sich her. Zur großen Freude der Riesenseeschnecke und Bürgermeisterin Gutherz und Yumi. Wir zeigen Chase, wo das Piratenschiff war. Schnecki wird froh darüber sein. Was man von Pirat Sid und Arbi nicht behaupten konnte. Das hat sich die Schnecke so gedacht. Ich werde meinen Piratenschatz zurückerobern. Volle Kraft voraus, Bootshund Arbi. Ei, ei, Captain. Doch irgendetwas stimmte nicht. Captain Boss, Herr Sitzer, ich glaube, ein Ruder ist kaputt. Und wir können nicht mehr lenken. Das U-Boot drehte sich wie ein wild gewordener Kreisel. Steuern ließ es sich nicht mehr. Bei der Paw Patrol lief dagegen alles genau nach Plan. Chase, ich habe die Stelle gefunden, wo das Piratenschiff gelegen hat. Also ließen sie das Wrack vom Haken. Zur Freude der Riesenseeschnecke. Ich glaube, die Schnecke ist überglücklich. Doch plötzlich fiel Marshall an Bord des Sub-Patrollers ein roter Punkt auf dem Bildschirm vor sich auf. Ryder, das Signal zeigt mir etwas, das sich ganz schnell dreht. Das sehen wir uns mal an. Ryder lenkte das U-Boot genau auf das Signal zu. Vorbei an Tintenfischen und durch enge Felsspalten. Wahnsinn, wie toll du das U-Boot steuerst. Du musst ziemlich gut zielen können. Und bremsen, denn plötzlich tauchte vor ihnen das Piraten-U-Boot auf. Das ist Sid. Ein Ruder ist verbeult. Sid, hier ist Ryder. Ein Ruder ist beschädigt. Du kannst nicht mehr steuern. Du musst den Motor ausmachen. Aber der Pirat reagierte nicht. Ryder hat vielleicht recht, Captain Boss, Herr Sitzer. Mir ist von dem Herumwirbeln sowieso schon ganz übel. Oh ja, mir auch. In Ordnung, ich mach den Motor aus. Doch das änderte auch nichts. Das Boot wirbelte weiter herum und sank dabei in die Tiefe. Warum hält er nicht an? Fast hätte er die Fische erwischt. Wenn die Steuerung kaputt ist, dreht es sich einfach weiter. Marshall, du musst dir das U-Boot mit dem Greifer schnappen. Schnell! Wer? Ich? Aber ich bin nicht so gut im Zielen. Ich sitz am Steuer, ich kann das nicht übernehmen. Behalte den Ball im Auge. Das U-Boot, dann schaffst du das. Also versuchte Marshall, sich auf den roten Punkt vor sich zu konzentrieren, der wirklich wie ein Ball aussah. Ich versuch's. Behalte das U-Boot im Auge. Ganz ruhig bleiben. Und los! Er fuhr den Greifer aus, aber der verfehlte sein Ziel. Ich wusste, dass ich das nicht kann. Doch, du kannst es, Marshall. Den Ball im Auge behalten. Und dieses Mal klappte alles wie geplant. Der Greifer hakte sich am U-Boot fest, das sich so nicht weiter drehen konnte, und zog es hinunter auf den Meeresgrund, wo es ruhig liegen blieb. Zur Freude von Marshall, der den Greifer wieder löste. Ich kann's nicht glauben, ich hab's geschafft. Ja, ich wusste, du schaffst das, weil du ein toller Hund bist. Die Freunde machten Kehrt und fuhren zum Schiffswrack in der Abenteuerbucht zurück, wo Yumi, Bürgermeisterin Gutherz, Rocky und Rubble bereits zusammen die Unterwasserwelt erkundeten. Hier zu tauchen macht wirklich Riesenspaß. Danke, Ryder, dass ihr das Schiffswrack und somit das Zuhause von Schnecke gerettet habt. Haben wir gern gemacht. Hilfe holen ist ganz leicht. Reicht. Ein großer Schatten erschien über ihnen an der Wasseroberfläche. Es war das Piratenschiff von Sid und Arbi, die das Ruder mittlerweile repariert hatten. Ich wette, es ist ein Schatz in dem Piratenschiff und irgendwie muss ich da rankommen. Das war aber gar nicht im Sinne der Riesenseeschnecke. Sie gab dem Schiff einen Stoß und das wurde wieder einmal herumgewirbelt. Die Fellfreunde aber tauchten und schwammen zusammen mit der Riesenseeschnecke, und hatten dabei jede Menge Spaß.